Von mir auch hallo, danke an Julian für die Einladung. Genau, ich hoffe, meine Stimme hält durch und ich werde erstmal sagen, was ich ein bisschen vorhabe zu machen. Also, ich werde erstmal so ein bisschen so ein Panorama zeichnen von sowas wie einer gesellschaftlichen Stimmung oder einer Stimmung, die gesellschaftlich vorherrschend ist. Als nächstes werde ich auf Freud eingehen, beziehungsweise auf den Aufsatz von Freud, den er mal zu Depressionen geschrieben hat, beziehungsweise damals noch zu Melancholie und Trauer. Damals war das Wort noch nicht so in oder vogue, oder zumindest hat es Freud so nicht benutzt. Als nächstes werde ich auf Martin Dornes eingehen. Das ist ein relativ bekannter Sozialpsychologe, der im Institut für Sozialforschung in Frankfurt gelehrt hat und ein angesehener Freund von Axel Honneth ist. Danach werde ich auf ein Flugblatt eingehen mit dem Titel Wir sind nicht depressiv, wir streiken. Das soll dann ein bisschen den Gegenpol bringen oder der Gegenpol sein zu Martin Dornes. Und als nächstes und dann eben folgend kommt der Schluss, der dann eben zur Diskussion führen soll. Genau. Das wäre eben das, so das Programm. Dann würde ich jetzt anfangen. Schlaglichter in der Dunkelheit. Vor der Welt, wie sie ist, kann man sich nicht genug fürchten, schrieb Theodor W. Adorno in den Stichworten einer seiner letzten Schriften Ende der 60er Jahre. Zugrunde lagen dem Erfahrungen, die für uns heute und somit auch für diesen Vortrag nicht an Bedeutung verloren haben. Die Befreiung des Menschen vom Zwang der Natur und die Entwicklung der Produktivkräfte, die allen eine Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglichen würde, und der Umschlag dessen in die Herrschaft der zweiten Natur, also der Gesellschaft, kurz und knapp, aber nicht weniger schwer in der Formulierung eines Titels von Horkheimer und Adorno, die Dialektik der Aufklärung. Ebenso sollten die Versuche erwähnt werden, die der zum Verhängnis gewordenen Gesellschaft die Notbremse ziehen wollten und gnadenlos niedergeschlagen wurden. Namentlich sei hier vor allem der Pariser Kommune und Georg Elser gedacht. Gerade dies sei erwähnt, weil sich die Aussage in einem Zeitraum ereignete, in der sich Adorno mit der Protestbewegung der 60er Jahre auseinandersetzte. Jene Generation, die bereits in der Zeit des Kalten Krieges sich befand und die Generation der Täterin des deutschen Faschismus noch im elterlichen Nacken hatte. So sehr demnach der Streit um Theorie und Praxis zwischen den Studierenden und ihrem Professor sie trennte, so sahen sich beide einer Geschichte gegenüber, die längst zur Katastrophe wurde. Adorno musste den Schergen des Narzissmus fliehen und dem millionenfachen Mord an Jüdinnen und Juden, für den er selbst bestimmt war, ohnmächtig miterleben. Wie auch die Zerschlagung des deutschen Faschismus und den Wiederaufbau einer Gesellschaft, die sich nicht nur ihrer Vergangenheit nicht stellen wollte, sondern konsequent auf den Trümmern des Dritten Reiches sich gründete, samt Verdrängung ihrer eigenen Fundamente. Ebenso eine Zeit der Konfrontation zweier Machtblöcke, die nicht nur jeweils die andere Seite, sondern die gesamte Menschheit innerhalb von Sekunden hätte ausradieren können. Eine Zeit also, die den Menschen aufgezwungen hatte, dass es weitaus Schlimmeres zu fürchten gab als den Tod und dieser jede Sekunde und für alle zugleich eintreten könnte. Diese Gesellschaft ließ ihre Mitglieder nicht unbescholten zurück und so sickerten die Veränderungen bis weit in das Individuum hinein. Die Frontstellung zwischen Allgemeinen und Besonderen wich dahingehend auf, dass Besonderes mehr und mehr der Allmacht des Allgemeinen unterlag. Mit den veränderten Produktionsbedingungen änderte sich auch der Einschlag der Ökonomie auf die Lebensbereiche der Menschen, bis sie reell von diesen subsumiert wurden. Herbert Marcuse beschrieb diese Veränderung im eindimensionalen Menschen. Jetzt das Zitat eben von Marcuse: Heute wird dieser private Raum, gesehen als innerliche Freiheit, durch die technologische Wirklichkeit angegriffen und beschnitten. Massenproduktion und Distribution beanspruchen das ganze Individuum und Industriepsychologie ist längst nicht mehr auf die Fabrik beschränkt. Die mannigfachen Interaktionsprozesse scheinen zu fast mechanischen Reaktionen verknöchert. Das Ergebnis ist nicht Anpassung, sondern Mimesis. Eine unmittelbare Identifikation des Individuums mit seiner Gesellschaft und mit der Gesellschaft als einem Ganzen. Das wäre das Ende dann von dem Zitat. Massenproduktion meint nicht nur die Massenproduktion meint nicht nur die Fließbänder, die die Einzelnen durch Monotonie und Stumpfheit formten, sondern ebenso die Produktion von Kulturgütern auf Massenbasis, was bereits in den Studien zu Reklame, Film, Musik und Mode unter anderem bei Siegfried Karkauer und Walter Benjamin herausgearbeitet und in der Dialektik der Aufklärung unter dem Begriff der Kulturindustrie beschrieben wurde. Karkauer zeichnet in seiner Schrift zum Ornament der Masse die sozialen Beziehungen einer vermassten Gesellschaft rund um die Kultur und innerhalb derer nach und weist auf, wie Massenevents die Einzelnen zu einem Symbol formen, diese sich einverleibt und schließlich zum Ornament wird. Die Funktion des Einzelnen retardiert zum bloßen Ding, zum Teil eines Symbols, das von der Masse geformt wird. Die beim Event erzeugten Bilder werden von der rein kontemplativen Masse lediglich passiv aufgenommen und zementieren gleichzeitig deren Passivität im Bann des Schauens. Mit der Gleichmacherei der Kulturindustrie und ihrem unerbitterlichen Kampf für die Totalisierung der Warengesellschaft erhielt diese Einzug in alle Regungen der Gesellschaft. Bereits 1921 verglich Walter Benjamin in seinem Fragment Kapitalismus als Religion den Fetischismus der Ware mit Elementen des Religiösen. In weiteren Aufsätzen beschrieb er die Einflüsse auf die Individuen, ähnlich wie Karkauer, anhand Begriffen des Schocks, der Abstumpfung der Sinne und der Langeweile. Erfahrungen der Ohnmacht gegenüber der Allmacht der gesellschaftlichen Verhältnisse spielten eine wichtige Rolle, wofür auch ein Fragment aus dem Passagenwerk stehen dürfte. Jetzt Zitat aus dem Passagenwerk. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde, sondern dieses Leben hier. Ende des Zitats. Die Verwertung des Werts hat sich auf alle Lebensbereiche ausgedehnt und lässt die Einzelnen wissen, dass sie als Verkäuferin ihre wahre Arbeitskraft austauschbar sind. Es ist die Ökonomie, die schaltet und waltet, ob in der Freizeit oder auf Arbeit. Also das gilt totale Konkurrenz und absolute Nichtigkeit der Einzelnen. Treffend ließe sich hierzu der Untertitel des Fantasy-Spiels Small World zitieren. Dies ist eine Welt voller Hiebe, so viel ist klar. Die soziale Ödnis der politischen Ökonomie wird von den Produkten der Kulturindustrie flankiert, die den Konsumentinnen noch die Zerstreuung versagt, indem die Mantras des Spektakels auf Schleife laufen. There is no alternative. Was sich hier zementiert, ist die konzentrierte Düsternis, die sich an den verstockten Gebärden der Vereinzelten abzeichnet. 1976 schrieb Wolfgang Port hierzu, jetzt wieder ein längeres Zitat von Port: Arbeiter, denen auch der Sportteil der Bildzeitung in der Frühstückspause kein Lebenszeichen mehr entlockt, 16-Jährige, die bereits gegen das Krankfeiern einzuwenden haben, dass im Betrieb immer noch mehr los sei als anderswo, die sich als Jugendliche schon wie Rentner fühlen, Schüler, die mittags in der Straßenbahn das am Abend zu erwartende Fernsehprogramm bejammern, Mittelstandskinder, Objekte antiautoritärer Erziehungsmechanik, die in der frostigen und bedrückenden Atmosphäre vorstädtischer Komfortwohnungen sich zu den sprachlosen und gefühlskalten Menschenhülsen heranentwickeln, welche die Eltern schon sind, Jugendliche, die bei moderner Popmusik lärmgewordene Monotonie stundenlang wortlos beieinander sitzen, mit stumpfem Blick, aber ohne gelegentliche Wutausbrüche, als Zeichen, dass das völlige Fehlen von Verständigung als unerträglicher empfunden wird. Deren Aphasie so weit geht, dass sogar innerhalb eines zusammenlebenden Paares die Mitteilung selbst der trivialen Alltagserlebnisse unterbleibt. Linke Wohnungen, in denen der Besucher die Einsamkeit und Freiheit genießen kann, die er sonst nur im Bahnhofswartesehen findet. Versammlungen politischer Gruppen, während derer die einen den Stern lesen, die anderen unbeirrbar und mit entrücktem Gesichtsausdruck stricken und als einziges Lebenszeichen bisweilen die Mitteilung von sich geben, sie verstünden nicht, ohne sich ernsthaft daran zu stoßen. All diese beliebig fortzusetzenden Beobachtungen verdichten sich zu dem Eindruck, dass die beklemmende Enge jeglicher Lebensverhältnisse so erdrückend geworden ist wie nie zuvor. Ende des Zitats. Knapp 40 Jahre später fühlt man sich beim Hören der Zeilen Ports an die eigene Umgebung erinnert. Sei dies nun im linken Kulturzentrum, der Uni oder dem Jobcenter. Soziale Kälte, Aphasie und Apathie, Teilnahmslosigkeit bei absolutem Elend. Nicht, dass die Menschen nicht auf der gleichen Ebene von der Grausamkeit der Verhältnisse betroffen sind und deswegen keine Empathie aufbringen könnten. Es scheint, dass alle genau wissen, wie nichtig die Existenz im Spätkapitalismus ist, und trotzdem herrscht Ruhe, nahezu Friedhofsruhe. Möchte man diese Situation in einer gesellschaftlichen Stimmung beschreiben, fallen einem recht schnell Begriffe ein wie Trauer, Schock, Depression oder Melancholie. Das wäre jetzt quasi diese Panorama-Schlaglichtbestimmung. Als nächstes wäre jetzt der Teil eben zu Freud. Ein paar Vorwegbemerkungen: Wenn ich über Libido spreche, dann meine ich also Energie oder Quanten, also eine Anzahl von abgegebenen Trieben, und die fasse ich dann eben unter Libido als der Bestimmung von Triebenergie. Wenn ich von Ich, Es und Über-Ich spreche, dann meine ich die Einteilung der Psyche in der Typenpsychologie. Dabei ist dann das Ich der bewusste Teil, das Über-Ich ist quasi die Repräsentanz der Gesellschaft in uns und sozusagen die internalisierte Form von Normen der Gesellschaft. Und das Es ist eben das Unbewusste, die Triebstätte, die uns dann eben Triebimpulse zusendet. Das wären die Vorwegbemerkungen und ich hoffe, der Rest ergibt sich dann zur Trauer. Was heute unter dem Begriff der Depression gefasst wird, beschrieb Sigmund Freud 1915 in seinem Aufsatz Trauer und Melancholie. Grob vorgeschoben wird die Trauer als Reaktion verstanden, welche dem Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückte Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal und so weiter folgt. Also Freud sagt eben, es kann nicht nur eine Person sein, es kann auch ein ideeller Wert sein, wie eben gerade die genannten Sachen Vaterland, Freiheit oder eben einfach ein Ideal. Freiheit wäre ja auch eins. Dann eben ein Zitat von Freud aus diesem Aufsatz. Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefschmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt. Durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert, bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe sich steigert. Das wäre das Ende des Zitats. Freud unterscheidet die Trauer von der Melancholie damals noch daran, dass bei letzterer der Verlust mehr ideeller Natur ist. Es handelt sich also um einen dem Bewusstsein entzogenen Objektverlust. Im heutigen Gebrauch der Depression ist diese Differenz so nicht mehr ganz klar zu verorten. Beispielhaft ist hierfür, dass die Trauer um eine verstorbene Person, die sich über einen langen Zeitraum zieht, ebenso unter dem Begriff gefasst wird wie Trauer um den Verlust von etwas, was nicht näher zu bestimmen ist. Mit dem Verlust sind ebenso Situationen von Enttäuschung gemeint, die von dem libidinös besetzten Objekt ausgehen oder ausgegangen sind, die vom Ich nicht kompensiert bzw. aufgefangen werden können oder zu einer Überforderung führen. Im Falle einer Identifizierung mit dem Objekt, also in dem Sinne, dass man sich selbst eben in der anderen Person sieht, sich damit identifiziert oder mit dem Objekt eben als ein bisschen abstrakter gesehen. Im Falle einer Identifizierung mit dem Objekt kann es bei der Kränkung dazu kommen, dass zwar die Liebe, also die Besetzung des Objekts mit Triebenergie, nicht aufgegeben werden kann, das Objekt jedoch schon, weil es sich sozusagen für unwürdig erwiesen hat. Das Objekt wird im Inneren erneut aufgerichtet und die negativen Gefühle gegen es werden daraufhin gerichtet. Freud spricht hierbei davon, dass der Schatten des Objekts auf das Ich fällt. Die Vorwürfe, die eigentlich dem anderen gewidmet sind, werden gegenüber dem eigenen Ich ausgelebt. So könnte man von einer Wunde sprechen, die von allen Seiten Besetzungsenergien an sich zieht und zur Entleerung des Ichs bis zur völligen Verarmung führt. Und daraufhin stellt sich dann aber Sigmund Freud noch die Frage, ob, jetzt Zitat eben von ihm, nicht Ichverlust ohne Rücksicht auf das Objekt als rein narzisstische Kränkung hinreicht, das Bild der Melancholie zu erzeugen und ob nicht direkt toxische Verarmung an Ich-Libido gewisse Formen der Affektion ergeben kann. Also das heißt, was er hier schreibt, mit der Frage, ob nicht reine Ich-Kränkung bzw. eine Ich-Verarmung dazu führen könnte, dass es zu einer Melancholie kommt. Das heißt, wenn mein Ich in Form von Kränkungen derart geschwächt wird, dass diese Form, die sich daraus ergibt, also von dem geschwächten Ich, ob nicht das auch schon, also einerseits könnte das eben der Grund sein für eine Melancholie, aber gleichzeitig auch der Ausgangspunkt für eine, weil das Ich dann eben nicht mehr kompensieren kann, weil eben die Stärke des Ichs eben fehlt, weil es derart geschwächt ist. Das wären jetzt kurz Anmerkungen erstmal zu dem Begriff der Depression oder Trauer eben bei Freud. Jetzt würde ich eben auf diesen Martin Dornes eingehen und werde erstmal ein paar Worte nochmal dazu sagen, warum ich das mache und warum ich dem eben so viel Aufmerksamkeit schenke. Freiheit wird von einem Versprechen zu einem Problem, wo er dem, der solche Probleme hat. Also das ist ein Zitat von eben Martin Dornes. Oder die Aufforderung zum Tanz. Martin Dornes, bis zum letzten Jahr Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und Best Friend mit Axel Honneth, ist Psychoanalytiker und in der Sozialpsychologie tätig. Er veröffentlichte in der Zeitschrift Psyche, Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendung, zwei Artikel, welche im Folgenden als Folie dienen sollen, um die gesellschaftliche Stimmung, welche vormals als von Trauer geprägt charakterisiert wurde, auf den Begriff zu bringen. Ebenso wollen wir einen Blick auf den Umgang mit Trauer bzw. Depression seitens des mehr oder weniger prominenten Stichwortgebers kriegen oder von diesem kriegen. Der erste der beiden Aufsätze trug den Titel Die Modernisierung der Seele. Der zweite macht der Kapitalismus depressiv. Kurz vorweg, erstgenannter beschreibt eine veränderte Psychostruktur seit den 70er Jahren. Letzterer dockt daran an und verhandelt die titelgebende Frage. Also eben macht der Kapitalismus depressiv. Freiheit wird von einem Versprechen zu einem Problem, wo dem, der solche Probleme hat. So resümiert Dornes in seinem Artikel zur Modernisierung der Seele seine Forschungsergebnisse in Bezug auf eine veränderte Erziehung seit den 1970er Jahren. Wie auch bedingt durch jene einen neuen Sozialcharakter, der in der heutigen Zeit vorherrschend sei und der von den Begründern des Frankfurter Instituts für Sozialforschung analysierten autoritären Charakter sich wesentlich unterscheide. Zentral sei hierbei, dass es sich um einen weniger starren sozialpsychologischen Typus handelt, der sich durch Freiheiten innerhalb der Erziehung und einer weniger repressiven Funktion des Über-Ich gebildet hätte und selbstbewusst und weniger anfällig für autoritäre Bünde sei. Das war jetzt sehr kompakt und dicht und da werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen was sagen zu eben dieser Bestimmung von einem neuen Sozialcharakter in Abgrenzung zu einem früher festgestellten starren Sozialcharakter oder autoritären Sozialcharakter, der mal von Forschern aus Frankfurt oder aus dem Frankfurter Institut für Sozialforschung erforscht oder aufgewiesen wurde. Also in den Studien zum autoritären Charakter wurde eben beschrieben, dass eine bestimmte Art von Erziehung gekoppelt mit einer bestimmten Organisierung der Gesellschaft eben dazu führt, dass die Einzelnen im wirtschaftlichen Sinne eben nicht mehr wie noch in der Zeit des Liberalismus eben eigenständig und autonom sind. Das heißt dann, dass sie eben einer Übermacht der Wirtschaft gegenüberstehen, wo sie nicht mehr als freie einzelne Kaufleute oder eben Einzelhändler bestehen können, sondern eben in der gesellschaftlichen Ohnmachtssituation gegenüber von zu größeren Firmen und Konglomeraten eben stehen. Und dass das eben sich auch in der Erziehung eben niederschlägt, weil eben der Vater in der Konstellation von Mutter, Vater, Kind seine Autorität eben in der Form einbüßt, dass er eben in der gesellschaftlichen Stellung eben herabgesunken ist und dementsprechend eben nicht mehr die so eine natürliche Autorität vertreten kann, die er dann aber versucht zu kompensieren, indem er eben auf Autorität und Härte setzt und in der Erziehung eben repressive Mittel und allgemein auf Autorität eben setzt. Dadurch wird in der Erziehung bei dem Kind eine stabile Ausprägung von dem, was ich vorhin eingegrenzt habe in Ich, Es und Über-Ich, verhindert wird, dadurch, dass das Ich sich nicht in der Stärke herausbilden kann, geschwächt ist durch die Erziehung, beziehungsweise sich eben nicht stärken kann innerhalb der Beziehung und dann eben aus dieser eben nur schwach rauskommt und dafür eben das Über-Ich als gesellschaftliche Norm oder Repräsentanz im Inneren der gesellschaftlichen Norm dann eben ein Ungleichgewicht hat zu dem Ich. Das macht dann die Einzelnen eben sehr anfällig für Gruppen, die sich eben dann in Form von dem Über-Ich anbieten, wohingegen sich dann dieses geschwächte Ich eben schmeißt, sich dort anschließt und sich komplett mit denen eben identifiziert. Als bestes Beispiel wären da eben faschistische Horden. Das war eben die Feststellung in den früher durchgeführten Studien. Martin Dornis versucht sich jetzt eben an einer neueren Studie und konstatiert dann eben, dass seit den 70er Jahren eben eine geänderte Form des sozialen Typus eben vorherrschend ist und das aufgrund eben einer Liberalisierung der Erziehungsmethoden, was bedeutet, dass eben nicht mehr so arg auf Repression und Autorität gesetzt wird, sondern er sagt, dass die Erziehung in Form von Dialog passiert. Die Kinder werden anerkannt als kommunikative oder Partner innerhalb von einer Kommunikation, die eben relativ herrschaftsarm oder herrschaftsfrei eben funktioniert, laut seiner Forschung. Und dass sich deswegen eben ein stärkeres Ich herausbilden könnte. Und deswegen sind die Einzelnen eben auch nicht mehr, oder die Kinder, die Aufwachsenden, auch nicht mehr gefährdet, sich eben solchen autoritären Bünden anzuschließen. Genau, das wäre eben das, was er dann eben auch skizziert in dem ersten Artikel. Und das habe ich jetzt also ein bisschen rausgestrichen, habe das jetzt nur so erstmal angefügt. Und das deswegen erläutert, weil er in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang von Kapitalismus und Depression oder seinem Versuch, eben den Zusammenhang zu klären oder zu schauen, inwiefern darin ein Zusammenhang besteht, ist es eben als Folie unterlegt, warum eben Menschen heute weniger anfällig sind oder mehr anfällig als früher. Dornis versucht also nachzuzeichnen, wie sich die für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erst prägende starre Psychostruktur hin zu einer flexibleren gewandelt hat. Diese Flexibilität geht jedoch einher damit, dass diese sich als fragiler gestaltet und somit stark von den gesellschaftlichen Bezügen beeinflusst sieht, auf die sie notwendig rückbezogen ist. Denn diese, also die gesellschaftlichen Bezüge, bilden die Umweltbedingungen, wodurch positive oder negative Auswirkungen sich vergegenständlichen können. Negative Faktoren wie zum Beispiel Krieg oder das soziale Umfeld innerhalb von Bandenstrukturen hemmen also die neue Psychostruktur und verhindern dessen Ausbildung. Demhingehend seien befriedete Zonen moderner Gesellschaften, das ist ein Zitat von eben dem Martin Dornis, Orte, an denen flexible Sozialtypen florieren und ihr kreatives Potenzial entfalten können. Durch die Erziehung wird also die Bedingung der Möglichkeit einer vitaleren psychischen Struktur geschaffen, die dann aber wiederum nur unter den richtigen gesellschaftlichen Umweltbedingungen florieren kann, welche durch die befriedeten Zonen moderner Gesellschaft versinnbildlicht werden. Negative Wirkungen müssen auf diese Gesellschaften scheinbar von außen wirken, und sie in ihrer Existenz angreifen, damit die moderne Seele angegriffen wird. Mechanismen, die für diesen Angriff stehen, wurden bereits genannt, indem der von den Waren der Kulturindustrie ausgehende Bann die Einzelnen verführen könnte, was jedoch von Dornis als Gefahr dem starren Charakter zugeschrieben wird. Also der Starre war eben das, was ich mit autoritärer Charakter beschrieben habe. Zu fragen wäre hier jedoch zweierlei. Wieso, und das zielt eben auf die Studie von Dornes eben ab, wieso wird die Kulturindustrie lediglich als etwas begriffen, was die starre Charakterstruktur verführen würde, denn als totalisierender Mechanismus, der sich zusehends alle Lebensbereiche in allen gesellschaftlichen Schichten einverleibt, und warum dies für den flexiblen Charakter so nicht mehr relevant ist, beziehungsweise innerhalb befriedeter Zonen der modernen Gesellschaft. Dagegen spricht einiges, dass sich die Kulturindustrie keineswegs auf dem Rückzug befindet oder nur von den Menschen konsumiert wird, die an den Anforderungen der veränderten tiefen psychologischen Strukturen scheitern, was aus Dornes Evidenz sein sollte. Die Waren der Massenkultur befinden sich wie die konstatierte Sozialstruktur im Wandel. Ihr Charakter, der mit den Produktionsbedingungen sich bildet, ändert sich jedoch nicht. Im selben Maße spricht für die Affizierung der modernen Seele oder modernisierten Seele, dass die soziale Atomisierung der Individuen mit dem Ende des Nationalsozialismus keineswegs ein Ende nahm und somit eine der Grundlagen für die Existenz und den Erfolg der Kulturindustrie weiterhin fortbestehen. Auch Dornes sieht diese Partikularisierung und spricht von einer Abkehr von makrosozialen Verbindungen. Gerhard Stapelfeld wendet gegen die moderne Form der Vergesellschaftung, die bei Dornes in Gestalt der befriedet modernen Gesellschaften auftritt, ein. Jetzt ein Zitat von Stapelfeld. Der moderne Liberalismus ist durch seine gesellschaftliche Irrationalität gesellschaftsgeschichtlich erinnerungslos und daher die herrschende Gestalt der Wiederkehr des Verdrängten. Der Untergang des Individuums im autoritären Charakter wird auf der Grundlage des unaufgeklärten gesellschaftlichen Irrationalismus transformiert in dessen Untergang im neoliberalen Sozialatomismus. Das wäre dann das Ende des Zitats. Und er schreibt über die neue Ordnung der Freiheit im Neoliberalismus, dass sie eine gesellschaftlich total unbewusste Ordnung, gesellschaftlich total unbewusster, total vergesellschafteter und also entindividualisierter, konformistischer Menschen sei und eben deshalb unter dem Schein sozialatomistischer Freiheit gesellschaftlich und anthropologisch autoritär sei. Das heißt eben gerade das, was Dornes sagt, was er sich eben aufgehoben hätte, innerhalb von veränderten Erziehungsmethoden, spricht im Prinzip Stapelfeld nicht ihm direkt ab, sondern eben den neoliberalen Strukturen, der spricht das eben denen ab. Hier kommt die Forderung von Martin Dornes. Er stellt eben eine Forderung auf in seinem Aufsatz. Also es gab bei Freud mal eine Forderung an die Psychoanalyse oder sozusagen eine Aufgabe, der sich die Psychoanalyse stellt, und die sei eben, das soll das Es war, soll das Ich werden. Das heißt, wie ich es vorhin erklärt habe, das Es als das Unbewusste, als die Instanz der Triebe, dass da eben das Ich werden soll, beziehungsweise sich das Ich die Teile des Es aneignen soll. Das heißt, dass wir uns das Unbewusste bewusst machen. Und Dornes sagt aber, für die Post-70er-Zeiten gibt es eben eine neue Forderung an die Psychoanalyse beziehungsweise eben die Gesellschaften, die sich eben über sich aufklären wollen, dass nämlich, wo über ich war, soll ich werden. Das heißt, wo die gesellschaftlichen, also die Repräsentanz der gesellschaftlichen Normen, das über ich, da soll ich werden. Das heißt, das Ich soll zum über ich werden. Also hier kommt die Forderung von Martin Dornes in den Fokus, die eher als bereits gesellschaftlicher Status quo bezeichnet werden kann. Als abstrakte Identität von Einzelnen und Allgemeinen in introjizierter Form der Über-Ich-Funktion durch die Selbstverwaltung des Ichs im Sinne der sozialen Norm unter dem Mantra der Selbstbestimmung und Autonomie. Das heißt eben die Kritik von Stapelfeld, dass der Neoliberalismus als gesellschaftliche Struktur eben nicht die Freiheit für den Einzelnen ist, sondern die Autorität eben wiederkehrt, dadurch, dass die Autonomie der Einzelnen hervorgehoben wird, oder es wird gesagt, dass alle frei sind, aber eben die wird wieder eingeholt, durch das, was eben Stapelfeld als Sozialautonomismus meint, da eben die Autonomie der Einzelnen eben durch die ökonomischen Verhältnisse eben wieder eingeholt wird und die Freiheit sich eben in Unfreiheit verkehrt. Dazu noch ein Zitat dann von Theodor W. Adorno in der Minima Moralia, die eben nochmal versinnbildlicht, wie sich eben die Konstitution des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft eben vollzieht. Zitat: Dass das Individuum mit Haut und Haaren liquidiert werde, ist noch zu optimistisch gedacht. Da es keine selbstständige ökonomische Existenz mehr führt, gerät sein Charakter in Widerspruch mit seiner objektiven gesellschaftlichen Rolle. Gerade um dieses Widerspruchs willen wird es im Naturschutzpark gehegt, müßiger Kontemplation genossen. Die nach Amerika importierten Individualitäten, die durch den Import bereits keine mehr sind, heißen Colorful Personality. Ihr eifrig hemmungsloses Temperament, ihre quicken Einfälle, ihre Originalität, wäre es auch nur besondere Hässlichkeit, selbst ihr Kauderwelsch, verwerten das Menschliche als Clownskostüm. Da sie dem universalen Konkurrenzmechanismus unterliegen und durch nichts anderes dem Markt sich angleichen und durchkommen können als durch ihr erstarrtes Anderssein, so stürzen sie sich passioniert ins Privileg ihres Selbst und übertreiben sich dermaßen, dass sie vollends ausrotten, wofür sie gelten. In dem von ihm als Ambivalenz bezeichneten Resultat der neuen Erziehungsmethoden, welches auf die gesellschaftliche Umgebung rekurriert, bezieht Dornes zwar die sozialen Verhältnisse mit ein, bleibt in seiner Analyse jedoch einer gänzlichen Fassung eben dieser zurück, die in einer Verdrängung von Macht und Unterdrückungsverhältnissen fußt, die nicht nur in Slums und Banden herrscht, sondern auch in den Zonen der befriedeten modernen Gesellschaften, welcher Terminus von der Verdrängung von Gewalt erheblich zollt. Offen zutage tritt dies in seiner Auseinandersetzung mit Kritiken an der neoliberalen Arbeitswelt. Das war jetzt quasi der Unterboden für diesen Aufsatz Macht der Kapitalismus depressiv, wo eben Dornes sich mit Kritikern von moderner Arbeitskonstitution oder man sagt, glaube ich, auch häufig Arbeitssoziologen oder Arbeitssoziologie eben auseinandersetzt und diese eben kritisiert. Mit Glücksforschung gegen die Analphabeten der Affirmation. Nachdem wir uns nun durch die Analyse eines veränderten Sozialcharakters bei Dornes geschlagen haben, wollen wir uns nun ansehen, wie dieser Mensch an der Frage, macht der Kapitalismus depressiv, seinen Flexitypus in Stellung bringt. Selbst in der Psyche löste sein Artikel nämlich erheblichen Trubel aus und endete mit drei Repliken in der nächsten Ausgabe, von denen hier auch einzelne Stellen angeführt werden. Nach bereits kurzer Zeit wird Martin Dornes Artikel von dem Versuch einer Untersuchung zur gestellten Frage zu einer Abhandlung über von anderen geübten Kritik an einer neoliberalen Arbeits- und Lebenswelt. Es kommt zu einer regelrechten Themenverschiebung, die in zahlreichen Invektiven gegen prominente Kritiker des Spätkapitalismus endet, weswegen diese als Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Analyse derzeitiger Lebensverhältnisse, wie sie Dornes tätigt, sein wird. Vor allem richtet sich dieser gegen zwei von ihm herausgebildete Theoriestränge. Auf der einen Seite stehe die postmoderne Theorie einer Kritik am neoliberalen Kapitalismus, worunter er Alain Ehrenberg fasst, und auf der anderen Seite eine spätkapitalistische Depressionstheorie als Ausgangspunkt der Kritik, für die er hier Byung-Chul Han nennt. Währenddessen die Auseinandersetzung mit den angeführten Studien zu psychopathologischen Fällen und Zeichen einer Depression stehen, soll an dieser Stelle nicht auf diese eingegangen werden. Doch die zwei Theoriestränge seien hier erwähnt, weil sich Dornes im späteren meist nur noch grob gegen die Kritiker des neoliberalen Kapitalismus richtet. Das heißt, am Anfang von dem Artikel, das ist so ein bisschen, was ich meinte, da passiert eine Themenverschiebung. Also er versuchte eigentlich mit der Überschrift, als Programm für den Aufsatz eben anzuführen, der Frage nachzugehen, macht der Kapitalismus depressiv? Aber dann eben führt er auf einem kleineren Teil der Seiten eben erstmal Studien an, zu zum Beispiel der Menge an verschriebenen Antidepressiva, an Studien, die im Falle von Depressionen eben zusammenstellen, um dann aber ziemlich schnell und grob eben nur noch in der Kritik eben dieser zwei genannten Stränge eben zu verfahren. Denn die Kritik wird sich an diesem Punkt mit dem Bezug auf die Freizeit- und Arbeitsverhältnisse beschäftigen, was dazu dienen soll, allgemein auf die Gesellschaftsanalyse Dornes Aufschlüsse zu leisten. Für die Zufriedenheit der Bevölkerung mit ihren Lebensverhältnissen rekurriert er auf die Glücksforschung und weist mit Hilfe von Befragungen nach, dass die subjektive Lebenszufriedenheit in mehr als 2/3 der untersuchten Länder gestiegen ist, was er mit dem Aufstieg des Neoliberalismus in Verbindung bringt. Dies lässt in der Folge bilanzieren, dass durch die rasante Wandlung innerhalb der globalisierten Gesellschaft keine negativen Folgen auf die psychische Gesundheit der Menschen sich vollzogen haben. Kurz, und so sagt eben Martin Dornes, je moderner die Gesellschaft, desto zufriedener die Menschen. Hiermit sieht Dornes die Kritik an den gewandelten Lebensbedingungen als empirisch widerlegt. Er hält sogar eine Verbesserung der psychischen wie physischen Konstitution für möglich, da er den Zusammenhang von sozialem Wandel und dessen Einwirkungen auf die Zahl psychischer Störungen als nicht so vehement sieht und demgegenüber weitaus mehr davon ausgeht, dass durch die Modernisierung keine Desintegration und Anomie resultiert, sondern Integration und Inklusion. Kontrastiert wird dies jedoch durch Aussagen von ihm, dass größere Normgefüge mehr und mehr ihren Stellenwert verlieren und die Individuen sich aus makrosozialen Gefügen zurückziehen bzw. diese sich aufzulösen trachten. Also zu nennen wären da zum Beispiel Zusammenschlüsse von eben Arbeitenden oder allgemeinen Interessensverbände größerer Art. Ebenfalls verwundert an dieser Stelle der Umgang mit den von Dornes selbst als ambivalent beschriebenen Veränderungen, wenn er zugesteht, dass Risiken, Ungewissheit und Unsicherheit gestiegen sind, jedoch auch soziale Stabilität, über die er noch an anderer Stelle, wie vormals erwähnt, deutlich anders spricht. Also bei der Herausbildung eben des veränderten sozialen Charakters nimmt er ja die 70er Jahre als Anfang, spricht er sich, also ich bin jetzt vorhin hauptsächlich eben auf die Erziehungsmethoden eingegangen, aber er nimmt eben auch noch die neoliberalen Verhältnisse, die eben halt mit einer Liberalisierung im Allgemeinen zusammenhängen und dementsprechend dann auch zu einer anderen Lebenssituation nicht nur in der Erziehung führen, sondern auch dann außerhalb der Erziehung. Und er sagt eben, dass es halt wie in der Erziehung mehr Freiheiten für das Kind da sind, so sind allgemein für die Menschen eben mehr Freiheiten da. Genau. Nochmal der Anfang von dem Satz. Kontrastiert wird dies jedoch durch Aussagen von ihm, dass größere Normgefüge mehr und mehr ihren Stellenwert verlieren und die Individuen sich aus makrosozialen Gefügen zurückziehen, beziehungsweise diese sich aufzulösen trachten. Ebenfalls verwundert an dieser Stelle der Umgang mit den von Dornes selbst als ambivalent beschriebenen Veränderungen, wenn er zugesteht, dass Risiken, Ungewissheit und Unsicherheit gestiegen sind, jedoch auch soziale Stabilität, über die er noch an anderer Stelle, wie vormals erwähnt, deutlich anders spricht, und diese Spannung dahingehend auflöst, dass die Modernisierung zu einer größeren Zufriedenheit der Menschen führt. Was hier bereits anklingt, wird im Weiteren expliziter auszuführen sein, dass nämlich innerhalb der Kritik an soziologischen Schriften, denen vorgeworfen wird, die negativen Folgen eines sozialen Wandels zu hypostasieren, selbst in ausgewiesener Verpflichtung zu vermeintlicher Neutralität, eine Auflösung von ambivalenten Momenten hin zu einer strikten Affirmation des Wandels betrieben wird. In der Betrachtung der neuen Arbeitsverhältnisse, in deren Bezug auf die Freiheit, kommt es zu erheblichen Spannungen in der Abwehr der Kritik von Dornes an jenen, die die Kritik eben üben, also namentlich eben Byung-Chul Han und Erlau Ehrenberg. Unter der Überschrift Irrungen und Wirrungen der Leistungssteigerungskritik bemerkt Dornes. Und auch hierzulande kann man lesen, dass Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsklimas wie betriebseigene Fitnessstudios, Kinderbetreuungsplätze, Firmenfeste und Teambildungsübungen faule Tricks sein, die nur das Leben in der Todeszone der Arbeit injizieren sollen. Das soll eben gerade eine Kritik an diesen Arbeitssoziologen von Dornes sein. Er sagt eben, dass die eben, also er unterstellt denen, dass sie ihm sagen würden, dass jegliche Ermöglichung oder Ermöglichung von Angeboten innerhalb der Firmen im Neoliberalismus immer nur mit der Hintertür einherkommen würden, dass die Leute eben umso mehr geknechtet würden. Und dagegen richtet er sich eben und sagt, dass verkannt würde, was eben dafür eine Freiheit eben entsteht. Hiermit nimmt er die Veränderungen hinsichtlich der Trennung von Arbeit und Freizeit in den Blick, wie auch die Tendenzen einer Verpflichtung, sich stärker emotional mit im Berufsleben einzubringen, ohne direkt dazu aufgefordert zu werden, gegen dessen weit verbreiteten Kritik er sich unter dem Terminus der unempirischen Verinnerlichung der Bossfunktion wendet. Vielmehr gesteht er zu, dass es Fälle von Überidentifikation mit der Arbeit gibt, jedoch steige deren Zahlen nicht. Eine Entgrenzung der Arbeits- und Lebensbereiche könne jedoch durch das Individuum bei resultierenden Problemen selbst angegangen und durch die Stärkung der Grenzziehungsfähigkeit Abhilfe geleistet werden. Dornes nennt hier beispielsweise das Coaching als den Umständen entsprechende Möglichkeit, auf mögliche psychologische Konflikte aus einer Verschiebung der Grenze des Privaten und der Arbeit abzuwehren. Dornes sieht auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Dornes Sicht auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft scheint einzuschließen, dass diese sich keinem verstärkten Druck, eher nach einem verminderten gegenübersehen und auf die gewandelten sozialen Umweltbedingungen frei und ohne Zwang reagieren können. Zudem ist der Verweis auf das Coaching Hinweis darauf, dass hier im Wesentlichen unterlassen wird, eine Entgrenzung der Lebensbereiche kritisch auf die gesellschaftlichen Folgen hin zu beleuchten und eine Zuschreibung von Scheitern bei den Einzelnen zu lokalisieren. Plastisch wird diese Haltung dann auch in der These Verhaltensänderung, also die These von Martin Dornes. Verhaltensänderung ist also wirksamer als Verhältnisänderung. Zitat Ende. Zu hinterfragen ist allerdings, ob es sich bei Problematiken aufgrund eines veränderten Verhältnisses von Arbeit und Freizeit um Resultate ungünstiger Subjektivierung objektiver Verhältnisse handelt, das zu einer selbstinduzierten Stressakkumulation führt. Luc Botanski und Yves Chiapello widersprechen letztgenannter Deutung, ebenso wie einer Idealisierung vormaliger Arbeitsverhältnisse. Also es geht eben den beiden nicht darum, frühere Arbeitsverhältnisse in Stellung zu bringen gegen quasi die neueren oder, wenn man es anders nennen will, eben die neoliberalen Arbeitsverhältnisse nicht anzugreifen, um andere eben besser zu stellen oder frühere eben zu loben, sondern diese eben als Ganze beiderseits abzulehnen. Und sie schreiben in Der neue Geist des Kapitalismus, es geht hier nicht darum, einer reaktionären Kritik das Wort zu reden, die übersieht, wie stark und legitim die Kritik am Paternalismus, an der unternehmerischen Bürokratisierung und vor allem am Taylorismus gewesen war und die Kontrollformen eines fordistischen Regulationsmodus idealisiert. Andererseits kann man aber auch nicht die Augen davor verschließen, wie die gegenwärtigen Formen des Kapitalismus die Autonomie begrenzen und den Ansätzen rückgängig machen. Dabei wird das autonome Handeln nicht nur als eine Möglichkeit oder als ein Recht präsentiert. Man verlangt es gewissermaßen von Menschen, deren Wertigkeit immer häufiger an ihrem Selbstverwirklichungspotenzial gemessen wird. In Anbetracht der Stellung Martin Dornes als renommierter Soziologe wirft dessen Invektive gegen Kritiker der sozialen Verhältnisse, dass wenn die Aufmerksamkeit bevorzugt in Begriffen von Erschöpfung und das eigene Befinden kreist, droht deren Verstärkung. Also das war ein Zitat von ihm, dass eben die Kritiker so auf die kleinen Punkte, die eben noch zu verbessern würden, schauen würden und die hypostasieren. Und das wirft eben die Frage auf, ob es sich für ihn bei den aufkommenden Problemen mit der veränderten Situation nicht vielmehr um Formen von Autosuggestion handelt. Das heißt, dass man sich selber was einredet, so im Volksmund, die ebenfalls wiederum mit gleichen Mitteln behoben werden können. Also in Form von Autosuggestion, wiedermals, dass man sich quasi die Überforderung nur einreden würde und dementsprechend auch ausreden könnte. Dementsprechend mangelt es an der richtigen Subjektivierung der objektiven Verhältnisse, die durch Problemlösungskompetenzen und Verhaltenstherapie gemildert werden können. Inwiefern die Subjektivierung allerdings von den Einzelnen vollkommen abseits vom gesellschaftlichen Druck vollzogen werden könnte und nicht von dieser vielmehr stark affiziert ist in Frage zu stellen. Und jetzt würde ich nochmal von Herbert Marcuse das Zitat zu der Stellung von Gesellschaft und dem Individuum bzw. deren Verhältnis einbringen. Der schreibt nämlich, eben, wie vorhin schon mal vorgelesen, in dem eindimensionalen Menschen: Heute wird dieser private Raum, gesehen als innere Freiheit, durch die technologische Wirklichkeit angegriffen und beschnitten. Massenproduktion und Distribution beanspruchen das ganze Individuum, und die Industriepsychologie ist längst nicht mehr auf die Fabrik beschränkt. Die mannigfachen Interaktionsprozesse scheinen zu fast mechanischen Reaktionen verknöchert. Das Ergebnis ist nicht Anpassung, sondern Mimesis, eine unmittelbare Identifikation des Individuums mit seiner Gesellschaft und dadurch mit der Gesellschaft als einem Ganzen. Zugespitzt könnte man die Freiheit in den von Dornes beschriebenen neoliberalen Verhältnissen als eine aufgehobene bezeichnen, die zwar gewünscht und in Form von selbstbestimmten Agieren gefordert wird, doch durch den Druck, der sich nicht mehr auf die unmittelbare Arbeitszeit begrenzt, zugleich wieder neutralisiert wird. Denn darüber hinaus nimmt dieser einen Überhang auf die Freizeit, wie auch ebenfalls mit der Sphäre des Politischen gekoppelt ist und deswegen als ein politökonomischer zu sehen ist, der sich die Einzelnen ausgeliefert sehen. So beschreibt auch Carola Brede das Movens der Beschäftigten als Arbeitsethos moderner, auf Selbstvervollkommnung gerichteter Individualität. Und dementsprechend verheißt das kapitalistische Unternehmen Freiheit, Autonomie und Authentizität als Zukunftsperspektive, an der die Beschäftigten gegenwärtig ihr berufliches Verhalten selbstbestimmt ausrichten. Wie bereits gezeigt, wirft Dornes jedoch den Kritikern dieser Verhältnisse eine Hypostasierung der negativen Folgen veränderter Arbeitsverhältnisse vor, welche eben die positiven Errungenschaften unbeachtet lassen. Das Bedauernde vergrößern sie und das Begrüßenswerte verkleinern oder übersehen sie. Man könnte sie deshalb mit dem Philosophen Odo Marquardt als Analphabeten der Affirmation bezeichnen. Also die Kritiker der neoliberalen Verhältnisse werden eben von Dornes zitierend diesen Odo Marquardt als Analphabeten der Affirmation bezeichnet. Unangebracht scheint an dieser Stelle, dass Dornes die Sozialkritik mit einer solchen Polemik überzieht und diese noch unter strukturellem Pessimismus alternder Gesellschaften subsumiert, wenn diese sich auf Missstände innerhalb der Gesellschaft fokussiert. Fraglich wird dies auch in Anbetracht seiner eigenen Schätzung der Zahl der Problemfälle, welche sich gegenüber den veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen einer angebrachten Adaptierung nicht fähig sehen, die auf 15-20% die Mehrzahl davon im unteren Bevölkerungs- und Beschäftigungssegment, also auch ein Zitat von ihm, beziffert. Abschließend soll noch Ingo Engelmanns Kommentar angeführt werden, der sich direkt auf diese Schätzung bezieht. Also Ingo Engelmann, Carola Brede sind zwei der Menschen, die eben auf diesen Artikel von Dornes zu dem Verhältnis von Kapitalismus und Depression eben geantwortet haben. Und hier eben noch das Zitat von Engelmann. Man könnte sich fragen, ob 15-20% nicht eine besorgniserregend hohe Zahl von Veränderungsverlierern ist. Was aber erschreckt, ist die Sprache, in der Dornes sein Oben-Unten-Modell der Gesellschaft ausdrückt. Wenn er von unterem Verdienstsegment gesprochen hätte, wäre es eine Beschreibung vorfindlicher Tatsachen gewesen. Bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft sind vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen und das kann man direkt an ihrem Kontostand ablesen. Was aber soll das untere Bevölkerungssegment sein? Donis muss sich fragen lassen, was ihn zu dieser Herrschaftssprache veranlasst. Die Klage über gesellschaftliche Missstände versteht er nicht als humanistisch motivierte Suche nach dem besten Weg, sondern charakterisiert sie mit einem Wort des Sozialphilosophen oder Marquardt als Penetranz sinkender Restgrößen. Das meint, je vollständiger die Versorgung mit Gütern oder Dienstleistungen, desto bitterer werde das verbleibende Defizit beklagt. Diese Argumentation erhält eine Individualisierung gesellschaftlicher Dimensionen. Die anhaltende Klage wird zum Problem des Einzelnen, der das Maß verliert. Es verwundert einigermaßen, dass Donis, der seine Forschung in die Tradition der Studien zum autoritären Charakter zu stellen versucht, treffend eine Sozialdisposition beschreibt, die in ständiger Gefahr steht, umzukippen und in Ich-Verarmung zu regredieren. Also eben diese, das, was ich vorhin aufgezeichnet habe, die veränderte Sozialstruktur als eine nicht mehr starre, ist eben eine flexiblere, also was ich dann nochmal Flexitypus genannt habe, die aber immer in Bezug steht zu den gesellschaftlichen, also zu der gesellschaftlichen Umgebung und kann dann eben, was ich vorhin mal vorgelesen habe, entweder florieren oder eben regredieren. Also sie kann sich eben positiv ausbilden oder eben zurückfallen und dann eben auch gleich reagieren wie eben eine starre Konstitution. Das war dann das eben mit den befriedeten Gesellschaften, in denen kann sie florieren und unter Bandenwesen wiederum regrediert sie. Die in ständiger Gefahr steht, also diese Flexi-Struktur, umzukippen und in Ich-Verarmung zu regredieren. Ohne angesichts der Kritik der politischen Ökonomie, die in den Studien älterer Generationen eine ernsthafte Gefahr in dieser Fragilität zu sehen. Weniger verwundert es jedoch, wenn man Dornes Phrase der befriedeten Zonen moderner Gesellschaften sich nochmal präsent macht. Dass er diese Verdrängung der Gewalt dann mit dem Hinweis auf Coaching und Verhaltenstherapie flankiert, erstaunt genauso wenig. Zwar beschreibt er, wie Druck der Gesellschaft ins Innere des Menschen einsickert, doch scheint er es nicht wahrhaben zu wollen und steht einer freien Kommunikation entindividualisierter Individuen in einer postnarzisstischen Demokratie wenig skeptisch gegenüber. Mit dem Stachel, der die Psychoanalyse einst im Markt der Gesellschaft war, hat das freilich nichts mehr zu tun. Mit Dornes zieht die Psychoanalyse die Schrauben der falschen Gesellschaft noch fester, wo ihre Wahrheit in der Übertreibung läge. Sie wird zur Aufforderung zum Tanz, wie Adorno in der Minima Moralia schrieb. Und jetzt eben Zitat daraus. Das Schillersche, das Leben ist doch schön, das immer schon Pappmaché war, ist zur Idiotie geworden. Seitdem es im Einverständnis mit der omnipräsenten Reklame ausposaunt wird, zu deren Fanalen auch die Psychoanalyse ihre bessere Möglichkeit zum Trotz Scheite herbeiträgt. Wie die Leute durchweg zu wenig Hemmungen haben und nicht zu viele, ohne doch darum, um ein Grand gesünder zu sein, so müsste eine kathartische Methode, die nicht an der gelungenen Anpassung und den ökonomischen Erfolg ihr Maß findet, darauf ausgehen, die Menschen zum Bewusstsein des Unglücks, des Allgemeinen und des davon unablöslichen Eigenen zu bringen und ihnen die Scheinbefriedigung zu nehmen, Kraft derer in ihnen die abscheuliche Ordnung nochmals am Leben sich erhält. Wie wenn sie sie nicht von außen bereits fest genug in der Gewalt hätte. Erst in dem Überdruss am falschen Genuss, dem Widerwillen gegen das Angebot, der Ahnung von der Unzulänglichkeit des Glücks, selbst wo es noch eines ist, geschweige denn dort, wo man es durch die Aufgabe des vermeintlich krankhaften Widerstands gegen sein positives Surrogat erkauft, würde der Gedanke von dem aufgehen, was man erfahren könnte. So, das wäre jetzt der lange Teil gewesen zu Martin Dornes. Ich habe das deswegen angebracht, weil es ja erstmal ein bisschen abstrakt wirkt. Weil eben darunter, also das ist die Folie, unter der eben sowas wie Depressionen oder Depressionsfälle eben analysiert werden, wie eben vom Dornes, der eben halt auch Psychoanalytiker ist. und dass als ein Pol, wie Depressionen in der Gesellschaft verhandelt wird, immer halt auch im steten Rekurs auf die Arbeitsformen bzw. auf die Weise, wie sich die Leute in der Gesellschaft reproduzieren, als quasi den einen Pol. Jetzt würde ich den anderen Pol noch vortragen. Das wäre das Flugblatt. Wir sind nicht depressiv, wir streiken. Genau. Und dann neigt sich es auch schon zum Ende. Unter dem Pseudonym Franz Herranner erschien ein Flugblatt, das sich für den Titel beim unsichtbaren Komitee bediente. Im kommenden Aufstand schrieb das Komitee: Wir sind nicht deprimiert, wir streiken. Wer sich weigert, sich zu verwalten, für den ist die Depression kein Zustand, sondern ein Übergang, ein Auf Wiedersehen, ein Schritt zur Seite, hin zur Aufkündigung einer politischen Zugehörigkeit. Davon ausgehend gibt es keine andere Schlichtung als die medikamentöse und die polizeiliche. Genau deswegen scheut sich diese Gesellschaft nicht, ihren zu lebhaften Kindern Ritalin aufzuzwingen, zu jeder Gelegenheit Laufleinen pharmazeutischer Abhängigkeiten zu flechten und vorzugeben, schon bei dreijährigen Verhaltensstörungen festzustellen, weil die Hypothese des Ichs überall Risse bekommt. Während die Passage mehr der Kenntnisnahme dienen soll, werde ich weiter auf die Thesen von Franz Herranner eingehen. Am Beispiel des Nationaltorhüters Robert Enke wird beispielhaft nachgezeichnet, wie diese sich lieber das Leben nahmen, als seine Depression zu thematisieren, womöglich, weil sie ihn den Job gekostet hätte. Die Depression sei der Streik, der keiner sein will. Enke, der den Anforderungen seines Berufslebens, insofern man dies hier von der Freizeit zu trennen vermag, sich nicht mehr gewachsen, also er sah sich nicht mehr gewachsen, vor allem im Rückschläge bzw. Fehltritte im Tor, vermochte er nicht mehr zu verdauen. Zitat aus dem Flugblatt: Die Depression trifft also diejenigen besonders, die die Sache des Unternehmens oder des Staates sich so sehr zu eigen gemacht haben, dass sie den äußeren Zwang nicht mehr wahrnehmen, sondern diesen so sehr verinnerlicht haben, dass sie sich selbst ausbeuten. Diejenigen also, die ihre eigene Disziplinierung als Arbeitskraft, als Freiheit wahrnehmen und überall und immer gut sein müssen, niemals Zeit verplempern, sondern auch die ganze Freizeit so ausrichten, dass die Arbeitskraft bestens hergerichtet wird. Zitat Ende. Die Erkrankung an der Depression ist dazu die Reaktion, der unbewusste Streik. Ein Streik gegen den Kapitalismus, der die Einzelnen ihres Lebens enteignet. Ausgehend von einer modernen Arbeitsethik, der Flexibilität und Dauererreichbarkeit soll hierzu die Depression das Gegenteil sein. Bei Freud habe ich bereits die Depression als Wunde bezeichnet, die eben alle Triebenergie auf sich zieht und wie ein Loch eben alles in sich aufzieht und einzieht und so zu einer Verarmung des Ichs führt, zu einer innerlichen Leere. Und im Rekurs auf Freud schreibt eben die Franz Herranner in dem Flugblatt: Dies liegt daran, dass die Depressiven enttäuschte Verliebte sind. Libidinös gebunden an die Arbeit. Die Depressiven arbeiten in der Regel nicht allein des schnöden Mannorns wegen, was in der Familie und bei Freunden sowieso schon nicht möglich ist, sondern weil sie sich dazu innerlich berufen fühlen und sich mit der Sache identifizieren. Deshalb sind ja auch diejenigen besonders vom Burnout bedroht, die in sozialen Berufen arbeiten oder eben Mütter. Aber weil sich mittlerweile alle mit ihrem Job identifizieren, hat sich die Depression ausgeweitet. Jeder, der im Beruf eine Enttäuschung erlebt oder bei dem trotz Anstrengungen der gewünschte Erfolg ausbleibt, wird seine Libido vom Objekt, also vom Arbeitgeber oder von der Familie abziehen. Das Objekt wird gehasst. Wenn man jetzt das Objekt nicht hassen kann, weil man zum Beispiel von ihm existenziell abhängig ist, wird von der Arbeitsstelle oder wenn das Objekt der eigene Partner oder das Kind ist, dann wird die Libido, also Triebenergie, zwar von dem Objekt abgezogen, aber nicht auf ein neues Objekt verschoben, sondern die Libido wird ins Ich zurückgezogen, das dadurch eine zweite Instanz aufbaut, die nun wie ein Objekt behandelt wird. Die Liebesbeziehung kann erhalten bleiben, trotz des Konflikts mit der geliebten Person oder halt des geliebten Unternehmens. Gleichzeitig kann der Sadismus und der Hass befriedigt werden, die eigentlich dem Objekt gelten, aber auf diesem Weg eine Wendung gegen die eigene Person erfahren. Bei beiden Affekten pflegt es den Kranken noch zu gelingen, auf dem Umwege der Selbstbestrafung Rache an dem ursprünglichen Objekt zu nehmen und ihre Lieben der Vermittlung des Krankseins zu quälen, nachdem sie sich in die Krankheit begeben haben, um ihnen ihre Feindseligkeit nicht direkt zeigen zu müssen. Der Selbstmord ist hier nur die höchste Stufe dieser Wendung gegen das eigene Ich, die eigentlich dem ehemals geliebten Objekt gilt, das man zu vernichten wünscht. So streikt der Depressive nicht nur, sondern wünscht gar den Aufstand, den er jedoch erstmal nur gegen sich selber führt. Vernichtet wird dann nicht das Unternehmen oder gar die Verhältnisse, die ein solches hervorbringen, sondern erstmal nur er selbst. Weder die Tranquilizer noch die Therapie noch die beste Work-Life-Balance kann die Depression stoppen. Entgegen dem, was wir vorher bei Martin Dornes gesehen haben, werden hier die Freiheiten der neoliberalen Arbeitswert und die Ethos nicht mit einer möglichen Entfaltung des neuen Sozialtypos zusammengebracht, sondern mit der Repression, die ins Innere der Einzelnen verlegt ist und keinen direkten Unterdrücker von außen mehr braucht. Abhilfe, so heißt es weiter im Flugblatt, könne der Depression nicht durch Therapien geleistet werden. Der unbewusste Streik solle demgegenüber in einem bewussten Zustand des Aufstandes gegen die Zumutung der kapitalistischen Gesellschaft gewendet werden. Die Thesenartigkeit des Flugblatts scheint mir hierbei sehr gut für die folgende Diskussion geeignet zu sein, weswegen ich selbst jetzt nur auf den einzigen Einwand eingehen will, dass schon Dornes eben zu Recht formuliert hat, die Gefahr eben ist, die neoliberalen Verhältnisse zu schelten unter der Folie, dass das Fordistische, also die Fließbandarbeit oder das Zeitalter der Fließbandarbeit eben vorher eben das Positivere gewesen wäre und sozusagen eine Fallsgeschichte aufzumachen. Und das ist eben die Gefahr eben bei diesem Flugblatt von Franz Serrano. Aber das kann man dann in der Diskussion am besten erklären. Und dann komme ich zum letzten Part, dem Schluss. Vor den letzten Worten des Vortrags möchte ich noch auf einige Sätze von Wolfgang Port hinweisen, die wiederum knapp 40 Jahre alt sind und doch, wie ich finde, sehr gut artikulieren, was bestimmt nicht wenige von uns auch innerhalb des linken Milieus schon erlebt haben und hier ihren Platz finden sollte. Zitat von Port: Das solidarische Prinzip, gemeinsam die Schwierigkeiten eines jeden Einzelnen zu besprechen und zu lösen, wurde zum Vorwand für den allen karitativen Bemühungen innewohnenden Genuss, den anderen im selben Dreck stecken zu sehen, von dem man selbst nicht freikam. Das jeweilige Opfer kam dabei insofern auf seine Kosten, als es all die zu Recht geforderte Aufmerksamkeit, die aber mit rebellischen Anstrengungen nicht zu erringen war, nun plötzlich auf sich gewendet sah. Ausdruck dieses Mechanismus, dem allmählich alle Lebensbereiche der Genossen durchdrang, er schreibt damals in den 70ern eben über seine Zeit in den 60ern in der Linken, und der nicht die Rebellion gegen die Erniedrigung, sondern diese selbst honoriert, ist auf Gruppentreffen der fürsorgerische Ton, die ausbeuterische Anteilnahme, wenn bei keinem was Vernünftigeres einfällt, schließlich dazu aufgefordert wird, reihum einmal mit den eigenen Problemen herauszurücken. Die nur als Kritik richtige Erkenntnis, ein jeder sei einstweilen ein armer Teufel, dumm und unterdrückt, führt nicht mehr zu solchem zu verletztem Stolz und wütenden Aufbegehren, sondern sie wird schamlos breitgetreten und als beglückendes Erlebnis einiger Verbundenheit und gemeinsamen Ertragen der Unterdrückung genossen. Weil solche Kameraderie die Menschen nicht bestätigt, wo sie sich wehren, sondern wo sie wehrlos leiden, nichts wollen, nichts wissen, nichts können und nichts tun, herrscht grenzenlose Bereitschaft zum menschlichen Verständnis, und schon daran zu kratzen ist Tabu. Milde Rücksichtnahme produziert eine Atmosphäre wie im Altersheim. In solchem wattierten Verkehr kann sich kein Widerstand entwickeln, wird doch auch niemand wirklich ernst genommen. Wer Unsinn redet, erfährt nur nicht durch Kritik, dass er auch anders könnte und sich gefälligst anzustrengen hat. Stattdessen gibt ihm die herzlose Toleranz der Genossen zu verstehen, dass er sich als Sozialfall zu betrachten hat, von dem man gar nichts anderes erwartet. Weil jeder jeden als armen Irren betrachtet, von dem aus guten sozialwissenschaftlichen Gründen nichts zu erwarten ist, hört keiner dem anderen zu. Und das ist vielleicht auch in die Richtung von dem, was Dornes eben anempfiehlt für Depressive, beziehungsweise Leute, die eben bei der Veränderung der Gesellschaft nicht mitkommen. Und damit kehre ich wieder zum Anfang zurück. Besser gesagt, versuche auf diesen zuzugehen. Vor der Welt, wie sie ist, kann man sich gar nicht genug fürchten. Hiermit begann ich den Vortrag. Furcht und Angst sind aber nicht gleichbedeutend. Und zwar gab es da eine Verschiebung eben. Früher wurde eben Furcht und Angst nicht als einheitlich bzw. als gleichbedeutend behandelt. Und meiner Meinung nach nimmt Adorno eben auf diese Trennung der Begriffe Rekurs. Im Zustand der Angst ist das Objekt der Angst, der Auslöser, nicht auszumachen. Als Beispiel dazu, also als Gefühl der Angst gegenüber einer Furcht vor einem bestimmten Objekt, so als einfaches Beispiel, wenn ich mich nachts durch den Wald begebe, fahre oder laufe, dann habe ich Angst, aber ich kann den Auslöser dafür nur in einer vagen Form irgendwie von irgendwie, es könnte ja dies oder jenes, was aber eine vage Bestimmung ist und nicht eine konkrete Furcht vor irgendwas. Genau. Also eben die Bestimmung der Angst, das Gefühl, das nicht einem Objekt zugewiesen werden kann, währenddessen die Furcht eben. Bei Pegida hat man Furcht vor Nazis, die eben 10 Meter wegstehen und einen hauen können oder sowas. Das ist ein bisschen ein blöderes Beispiel. Aber diese Angst ist eben keine Einbildung, sondern es gibt Gründe der Angst, aber die verschließen sich eben. Das heißt, die sind verstellt oder entstellt. Und jetzt wäre eben meine These so für die Diskussion, dass das Ziel eben sein könnte von der Kritik, die Angst vor der Welt in Furcht umzuwandeln und damit eben die Auslöser einer möglichen Anprangerung eben überzuführen und dann eben adressierbar zu machen und dann eben auch einer Veränderung zuzuführen. Und das wäre dann eben eine Vermittlung zwischen der Stimmung der Angst und der Furcht vor den Peinigungen der verkehrten Gesellschaft.